So, dann darf ich Sie heute Abend begrüßen und freue mich außerordentlich, Ihnen heute Abend Klaus Wiegerling vorstellen zu dürfen. Klaus Wiegerling ist sehr kurzfristig eingesprungen für Paul Rabinow, der, wie letzte Woche angekündigt, absagen musste, zum einen wegen einer Operation, zum anderen, er hätte heute eh nicht kommen können aufgrund der Schneestürme. Deswegen ist uns auch Petra Gehring erhalten geblieben, die heute eigentlich auf dem Weg in die USA gewesen wäre. Ich freue mich nun aber, Klaus Wiegerling begrüßen zu dürfen, der Professor für Philosophie in Kaiserslautern ist, aber gleichzeitig bei Nexus, einem Sonderforschungsbereich in Stuttgart, tätig ist. Und dieser Sonderforschungsbereich Nexus hat sehr viel mit dem Thema, um das es heute Abend gehen wird, zu tun, nämlich mit ubiquitären Systemen, Ubiquitous Computing, Pervasive Computing und welche Titel es noch dafür gibt. Die Forschungsgebiete von Klaus Wiegerling liegen vor allem in der Phänomenologie, in der Symboltheorie und in der Medientheorie, Medienethik, wobei er mir jetzt eben noch sagte, dass der Phänomenologe Herr Ort zu ihm einmal sagte, er sei einer der angenehmsten Medienethiker, weil er in keiner Weise normativ sei und er selber einen sehr philosophischen Zugang zu diesem Thema habe. Ich möchte Ihnen einige Veröffentlichungen von Herrn Wiegerling nennen, die sich in diesen Arbeitsgebieten wiederfinden. Zum einen von 1984 eine Arbeit zu Husserls Begriff der Potentialität, eine Untersuchung über Sinn und Grenze der transzendentalen Phänomenologie als universaler Methode oder auch im Bereich der Phänomenologie, die Erzählbarkeit der Welt, eine Monographie von 1989. Daneben finden sich eine ganze Vielzahl an sowohl Monographien als auch Aufsätzen zum Thema Ubiquitous Computing. Ich nenne hier eine Studie, die im Sonderforschungsbereich Nexus angefertigt wurde, Leben in einer vernetzten und informatisierten Welt, Context Awareness im Schnittfeld von Mobile und Ubiquitous Computing. Ist aber auch Herausgeber einer Sammlung zum Thema Informationsethik, hat zur Medienethik, wie gesagt, sehr viel publiziert. Ich nenne hier einen Titel vielleicht einmal, Kriegsmedien und Medienkriege zum Verhältnis von Krieg und Medien. Oder aber in den weiteren Bereich hineinführend, Virtualisierung der Wahrnehmung, das ist ein Aufsatz von 2005, oder auch von 2005, Aspekte medialer Weltordnung, da geht es um das Verhältnis von Schrift und Bild, beziehungsweise Schrift versus Bild. Neben diesen Forschungsarbeiten in den genannten Gebieten ist Herr Wiegerling aber in vielen anderen Gebieten tätig. Das werden Sie auch merken, wenn Sie auf seine Homepage gehen, da finden Sie, dass er zum einen im Bereich Literatur einiges veröffentlicht hat, sowohl literarisch als auch literaturtheoretisch. Ich möchte Ihnen auch hiervon einige Titel wenigstens ganz knapp nennen. Und knapp ist das richtige Stichwort dafür. Ein Titel lautet nämlich Knapper Stil mit dickem Hammer dran. Das ist ein Aufsatz von 1999. Ein anderer heißt Vom Widerstreit der Objekte und vom Geschichtenerzählen. Herr Wiegerling ist außerdem Mitprogrammbetreiber eines Programmkinos. Sie merken, da finden sich eine ganze Vielzahl von Interessen, die eigentlich nicht vermutet werden, wenn man an das Thema Ubiquitous Computing primär denkt. Sie werden das vermutlich auch noch kennenlernen, denn Herr Wiegerling wird voraussichtlich 2011 nach Darmstadt kommen. Und das hoffen wir jedenfalls, ja, dass das so klappt. Das auch, ja. Der Vortrag heute Abend wird, wie gesagt, zum Thema Ubiquitous Computing sein. Und der Titel lautet Von der sozialen Ambivalenz ubiquitärer Systeme. Ich freue mich auf den Vortrag. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es tut mir leid, da ich etwas wenig Zeit hatte, ich wollte heute Mittag noch ein paar Folien machen, aber ich habe es dann vorgezogen, etwas früher zu fahren, weil ich nicht wusste, wie die Straßen sind. Also morgen der Weg nach Stuttgart war schon etwas beschwerlich, war lange unterwegs. Die Fahrt von Stuttgart nach Darmstadt war angenehmer. Ich hoffe, dass das ein gutes Omen ist. Gut, also ich hoffe auch, dass mein Vortrag, auch wenn er aus ein paar anderen Texten zu einem erheblichen Teil natürlich kompiliert ist, dass er aber trotzdem einigermaßen klar und verständlich ist. Ich denke, dass ich die wichtigen Sachen mehrmals sage, dass also insofern auch eine Orientierung gewährleistet ist. Die neuesten informatischen Entwicklungen, die vor allem unter den drei Begriffen Ubiquitous Computing, Pervasive Computing und Ambient Intelligence gefasst werden, stellen nicht nur die Entwickler, sondern die gesamte Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Der Fokus meines Vortrages liegt auf den gesellschaftlichen bzw. sozialpsychologischen Auswirkungen dieser technologischen Idee. Ich rede nicht darüber, ob sie sich wirklich ubiquitär durchsetzen wird. Es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln. Ich rede auch nicht darüber, welche konkreten Ausgestaltungen ubiquitäre Systeme in unserem Alltag erfahren werden. Vielmehr werde ich diese Idee von ihrer Vision her interpretieren. Dabei zeigt sich, dass mit einer Ambivalenz der sozialen Wirkungen zu rechnen ist. Wir werden sowohl eine verstärkte Sozialisierung, also Verknüpfung gesellschaftlicher Sphären erleben, wobei diese Sphären in einem neuen Sinne durch die Welt der Dinge erweitert werden, als auch verstärkte Entsozialisierung des Individuums, das zunehmend ohne die Präsenz einer ihn begleitenden Gesellschaft seine Identität ausbilden, seine alltäglichen Geschäfte erledigen und seine Wünsche realisieren wird. Lassen Sie mich, bevor ich den Begriff ubiquitärer Systeme erläutere, meine Thesen formulieren. Erstens, ubiquitäre Systeme haben nicht nur den Anspruch, die materielle Welt zu beleben, sondern auch soziale Verhältnisse nach Kriterien der Ökonomie und Effizienz miteinander zu verknüpfen. Wobei die materiellen Dinge eine Beseelung erfahren, wenn sie unsere Informations- und Kommunikationspartner werden. Zweitens, das habe ich eben schon mal angedeutet, die Wirkung dieser Systeme ist ambivalent. Wir werden sowohl eine verstärkte gesellschaftliche Vermittlung unserer Handlungen erfahren, als auch eine verstärkte gesellschaftliche Isolierung. Und drittens, in der Ambivalenz sozialer Wirkungen ubiquitärer Systeme artikuliert sich auch eine der Systemidee zugrunde liegende Metaphysik. So ist das Menschenbild des Ubiquitous Computing das eines rational agierenden Homo Konsumens, der in Einklang mit der bestehenden Einrichtung der Gesellschaft sein Leben führen will. Über Möglichkeiten, wie die in der Folge aufgewiesenen Probleme abgeschwächt werden können, werde ich nicht reden. Ich betone aber, dass es solche gibt. Als Mark Weiser 1991 den Begriff Ubiquitous Computing einführte, dachte er an eine mobile, jederzeit und an jedem Ort mögliche, mögliche Nutzung von örtlichen und nicht ortsgebundenen Informationen ohne die beschwerliche Begleitung der Hardware. Die sichtbare Schnittstelle zwischen Mensch und Computer sollte weitgehend verschwinden. Eine die sichtbare Realität ergänzende Information, die unter dem Stichwort Augmented Reality gefasst ist, sollte mir überall und jederzeit zugänglich sein. Der Nutzer wäre beständig online, ständig mit lokalen Informationsanbietern und dem Internet verbunden. Während Internettheoretiker der 80er und 90er Jahre an ein digitales Leben jenseits der physischen Existenz glaubten, also die Hoffnung auf eine engelsgleiche Existenz hegten, wurde nun das Internet wieder an die schnöde Wirklichkeit angeschlossen. Zur Grundidee des Ubiquitous Computing gehört auch, dass es keinen nennenswerten Bedienungsaufwand gibt. Es setzt voraus, dass uns Informationen von kontextsensitiven Systemen zur Verfügung gestellt werden, die meine Handlungssituation erkennen und meine jeweiligen Präferenzen kennen. Weiser glaubte, dass eines Tages die ganze Welt smart uns informatisch aufgeladen und unserer jeweiligen Nutzungsabsicht angepasst erscheinen wird. Die Dinge mit Sensoren und nahezu unsichtbaren, über Funk vernetzten RFID-Chips, Mikroprozessoren oder Kleinstcomputern ausgestattet, erhalten nicht nur ein Gedächtnis, sie sind auch zu einem Dialog mit uns und den Dingen ihrer Umgebung fähig. Der Computer verschwindet nahezu vollkommen aus der sichtbaren Welt und dennoch haben wir jederzeit und überall Zugang zur Welt der Information. Als Präsentationsfläche für Informationen kann uns das Handy-Display dienen oder eine Stimme gibt uns Informationen über einen Kopfhörer. Vielleicht müssen wir die Gegenstände einfach gezielt ansprechen und es erscheint eine entsprechende Projektionsfläche für die gewünschten Informationen auf der Wand. Die Materialentwicklung erlaubt schon die Miniaturisierung leistungsstarker, miteinander vernetzter Rechner. Mit Hilfe von Sensoren werden Umweltdaten Rechnern zugeführt und für mögliche Nutzung zur Verfügung gestellt. Unser gesamtes Leben soll durch virtuelle Agenten unterstützt werden, die uns lästige Arbeiten abnehmen, also wiederkehrende Bestellungen aufgeben, uns Nachrichten nach persönlichen Präferenzen zukommen lassen, ja sogar lästige Telefonate selbstständig und mit unserer Stimme erledigen. Sie sollen Organisationsleistungen für uns erbringen und uns freimachen für wichtige Dinge, was auch immer diese sein mögen. Eine verteilte, teilweise mit eigenen Befugnissen ausgestattete künstliche Intelligenz begleitet uns in Zukunft wie ein Schutzengel, wenn nicht auf allen, so doch auf vielen Wegen. Schauen wir uns zur Erläuterung der Vision die drei Begriffe an, mit denen diese neue informatische Entwicklung vor allem benannt wird. Neben Ubiquitous Computing haben sich noch zwei weitere Begriffe eingebürgert, Pervasive Computing und Ambient Intelligence. Auch wenn gelegentlich versucht wird, Unterschiede zwischen den drei Bezeichnungen herauszuarbeiten, so handelt es sich letztlich nur um Akzentverschiebung. In der Erläuterung dieser Begriffe zeigt sich aber ihr notwendiger Zusammenhang. Den frühen Ideengebern ging es um eine ruhige, im Hintergrund agierende, der Umgebung, der individuellen Disposition und der jeweiligen Handlungssituation angepasste, zur Interpretation fähige Technologie, die gekennzeichnet ist durch permanente Verfügbarkeit, Selbstorganisiertheit, weitgehendes Verschwinden von unsichtbaren Hardware-Komponenten und der Vernetzung mit dem Cyberspace. Wir entfernen uns in unserem Alltag nie vom Computer und vom Cyberspace. Vielmehr ist physische Mobilität ohne Anschlussverlust an den Cyberspace möglich. Der Begriff Ubiquitous Computing ist metaphysisch bzw. theologisch aufgeladen. Die Ubiquität, die wo auch immer halt, kam im scholastischen Denken Gott zu, der überall präsent war und überall wirken konnte. Diese metaphysische Aufladung ist kein Zufall, dient sie doch der Potenzierung der Vision und der Behauptung der Unausweichlichkeit ihrer Realisierung. Unter dem Einfluss der Ökonomie hat der Begriff Pervasive Computing eine ähnliche Bedeutung erlangt. Er betont, dass unsere gesamte Welt, in der wir leben, informatisch durchdrungen ist, dass die unbelebte Natur eine informatische Belebung erfährt. Die Durchdringung betrifft alle unbelebten, aber auch belebten Entitäten, vom Schlachtvieh bis zum potenziellen menschlichen Patienten. Ja, der Mensch erfährt möglicherweise aufgrund einer fortschreitenden Transformation in eine Art Cyborg, dessen physisch-organische Disposition durch intelligente Prothesen und Implantate verbessert ist, selbst eine informatische Aufrüstung und möglicherweise Verknüpfung mit dem Gesamtsystem. Er ist dann selbst observierender und von innen und von außen observierter Teil einer informatisch erschlossenen Welt. Keine Handlung soll mehr ohne informatische Unterstützung auskommen müssen und damit besser, das heißt rationaler und effizienter werden. In den von der EU unterstützten Forschungsprojekten hat sich zuletzt der Begriff Ambient Intelligence durchgesetzt, der gegenüber rein kommerziellen Überlegungen stärker die soziale Einbettung und die Interaktion mit dem System betonen soll. Es geht um eine Intelligenz, die in unserer nächsten Umgebung liegt. Ambient Intelligence benennt aber auch die Kontextgebundenheit der Information. Wir befinden uns im Alltagsleben in Situationen, die besondere Informationen benötigt. Die Fahrt durch die Stadt gestaltet sich zur Rush-Hour schließlich anders als am Sonntag. Der englische Begriff Intelligence hat aber noch die Bedeutung einer nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Es geht also um Informationen, die nicht jedem in gleicher Weise zur Verfügung stehen, sondern nur bestimmten Personen in bestimmten Situationen. In nachrichtendienstlichen Verhältnissen ist die Idee der Verschwiegen und Vertraulichkeit impliziert. Eine gewisse soziale bzw. den Bürger vor unliebsamen Zugriffen schützende Komponente soll hier zum Ausdruck kommen. Soraka und Bray definieren Ambient Intelligence als einen Versuch, die Technologie des Ubiquitous Computing und des Intelligent User Interfaces zu kombinieren. Unter Intelligent User Interfaces versteht man alternative Bedienungselemente zu Maus, Tastatur oder Monitor. Diese sollen intuitiver, sicherer und effizienter sein. Sie sollen zum einen personalisiert, zum anderen dem Kontext angepasst sein. Mit Ambient Intelligence soll eine radikale Änderung in der Interaktion mit dem Computer stattfinden. Bei allen Differenzierungsversuchen der von Weiser eingeführten Idee zeigt sich aber, dass bei den drei Begriffen nur Betonungsverschiebungen vorliegen. Tatsächlich muss jeder Begriff, sofern die Vision konsequent zu Ende gedacht wird, alle artikulierten Momente mitdenken. Wir können aber konstatieren, dass alle Begriffe ihre perspektivische Berechtigung haben. Dennoch bezeichnen sie nichts, was von den jeweils anderen Benennungen in seiner Vision streng abgehoben werden könnte. Die intelligente Umgebung steht uns aber nicht nur für unsere Probleme zur Verfügung, wir selbst sind informeller Teil von ihr. Insofern wir in unserer körperlichen Präsenz sensorisch erfasst werden. So lebt die Idee einer informatisierten Umgebung als dienstbarer Geist von der Bereitschaft, uns selbst als Informationsspender zur Verfügung zu stellen. Prinzipiell ist das, was man unter dem Begriff Ubiquitous Computing, auf dessen Gebrauch ich mich nun beschränken will, versteht keine konkrete Technologie, sondern eine technologische Vision, in der unterschiedliche technische Entwicklungslinien und Realisierungsweisen konvergieren. Es ist ein Charakteristikum technischer Forschung, dass die Vision ein konstitutives Moment des technischen Entwurfs ist. So konvergieren ältere informatische Ideen wie Mobile oder Context-Aware Computing mit dem, was mit den genannten Begriffen umschrieben wird. Ubiquitous Computing ist also eine unter einer Leitvision gefasste Bündelung unterschiedlicher technischer Möglichkeiten. Man kann davon ausgehen, dass praktisch alle Lebensbereiche durch Anwendungen ubiquitärer Systeme unterstützt, miteinander verknüpft und damit effizienter gestaltet werden können. Es gilt nicht nur für berufliche Felder und Felder öffentlicher Interessen, wie das der inneren Sicherheit, der allgemeinen Mobilität oder dem Gesundheitswesen, sondern auch für Felder des privaten Alltags, für das Wohnen, die Freizeitgestaltung oder die persönliche Gesundheitsprävention. Für jede Handlungsintention soll zu jeder Zeit, an jedem Ort, die richtige Information geboten werden, wobei richtig heißt, dass die Information dem jeweiligen Handlungskontext bzw. der jeweiligen Nutzungsintention angepasst ist. Die Systeme, die unsere Lebenswelt durchdringen, sollen adaptiv, also lernfähig sein, unseren Wünschen möglichst präzise und vorauseilend entsprechen, sowie zu eigenen Interpretationsleistungen fähig sein. Lassen Sie mich damit auf das Grundproblem ubiquitärer Systeme eingehen. Ich kann mithilfe einer intelligent gewordenen Umgebung mehr bewirken, als ich tatsächlich einzusehen vermag. Meine Handlungen erhalten eine über meine Wirkabsicht hinausreichende Bedeutung. Das System speichert meine Wirkabsicht und bindet sie ein in einen allgemeinen Orientierungsrahmen, der dem System nützlich sein kann, nicht aber notwendigerweise meinen Intentionen entsprechen muss. Die Wirklichkeit wächst also schneller als die konkret einsehbare Realität. Eine informierte Handlungsumgebung setzt mit einem Knopfdruck eine Vielzahl von miteinander verknüpften Wirkungsketten in Gang. Die Umgebung in der Vision des Ubiquitous Computing ist mehr und anders, als sie uns erscheint. Meine Sichtweise wird jetzt nicht nur durch meine Kultur und Lebensgeschichte disponiert, sondern auch durch autonome, auf statistischer Basis agierende technische Apparaturen. Die intelligente Handlungsumgebung sozialisiert in gewisser Hinsicht die unbelebte Natur, entsozialisiert aber zugleich die menschliche Gesellschaft. Insofern der soziale Austausch unter dem Gesichtspunkt der Effizienz bei der Verwirklichung von Wünschen fokussiert wird. Damit will ich auf den bereits genannten Schlüsselbegriff der Augmented Reality eingehen, mit dessen Hilfe sich das Grundproblem dieser technologischen Vision fassen lässt. Der Begriff birgt ein prinzipielles Problem. Die im Deutschen grundsätzliche Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit kann im Englischen nicht adäquat vorgenommen werden. Wirklichkeit ist zum einen elementar durch Widerständigkeit gegen meinen Formwillen ausgezeichnet. Zum anderen ist sie eine Horizontordnung, die die Welt ordnet und konkrete Realitätsstücke symbolisch verknüpft. Sie transzendiert die konkrete Realitätserfahrung auf eine höhere Ordnung hin. Realität dagegen kennzeichnet die konkrete, sachhaltige Gegebenheit. Die Konkretheit der Realität liegt in ihrer notwendigen Ausschnitthaftigkeit. Das Konkrete ist eben nicht das Ganze. Meine Wirklichkeit bricht nun nicht zusammen, wenn mir im Zustand der Trunkenheit der Boden schwankt. Irritierende Einzelerlebnisse, die wir schwer in den gewohnten Erfahrungsverlauf einordnen können, machen wir häufig, weswegen noch lange nicht die Wirklichkeit aus den Fugen gerät. Erst wenn, wie im Falle von Symbolpathologien wie Aphasie, Apraxie oder Agnosie, ein grundsätzliches Verknüpfungs- und Integrationsproblem von Realitäten besteht, gerät Wirklichkeit ins Schwanken. Truman, der Protagonist aus Peter Weirs Film »Die Truman Show«, zweifelt erst dann an seiner Wirklichkeit, nachdem er eine bestimmte Fülle von Irritationen und Unvereinbarkeiten mit der gewohnten Erfahrung erfährt. Wirklichkeit ist also ein weit stabileres Gebilde als Realität. Ich versuche das jetzt nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Wirklichkeit ist also etwas, was die sachliche Gegebenheit transzendiert und als Basis aller Realitätsbestimmung gegeben ist. Sie ist als eine an eine sachhaltige Gegebenheit gebundene Verknüpfungs- bzw. Einbindungssphäre zu verstehen, die sich durch Widerständigkeit auszeichnet und dem Einzelnen auch Handlungen abverlangt. Beim Begriff der Augmented Reality geht es um die Aufladung der Realität unter bestimmten Handlungs- bzw. Nutzungsoptionen. Augmented Reality sind eine Bedingung intelligenter Umgebungen, die reale Objekte nach bestimmten Kriterien mit Informationen verknüpfen. Dabei spielen Nutzerprofile, die kontextsensitive Systeme zu erkennen und zu unterstützen glauben, eine zentrale Rolle. Die zu Interpretationsleistungen fähigen Systeme sind durch eine Als-Struktur gekennzeichnet, das heißt, der Nutzer kommt als Reisender, als Einkaufender oder Kranker in den Fokus. Die intelligente Umgebung, die auf Augmented Realities basiert, soll mich entlasten bei meinen alltäglichen Erledigungen. Deshalb sind sie nicht in beliebiger Hinsicht informatisch ergänzt, sondern nur in Hinsichten, wie sie für mich wahrscheinlich, nützlich und hilfreich sind. Genau darin besteht ihre Smartness, dass sie sich meinen Wünschen und Intentionen in bestimmten Rollen, die ich einnehme, anzupassen und diesen entgegenstehende Widerstände möglichst auszuschalten vermag. In Bezug auf unsere Wahrnehmung findet eine Virtualisierung statt, in dem Sinne, dass die wahrgenommenen Dinge quasi in einen optionalen Zustand überführt werden. Wir orientieren uns also nicht an einer konkret und widerständig vorgegebenen Sache, sondern vielmehr an möglichen Wirkungen, die von ihr ausgehen können. Die Sache selbst in ihrer konkreten Gegebenheit und Widerständigkeit verschwindet aus dem Blick. Dafür treten Wirkungsmöglichkeiten derselben ins Zentrum. Die konkrete Gegebenheit ist dann nur eine Möglichkeit, die ihrer Faktizität beraubt ist. Die Wahrnehmung orientiert sich also nicht an der Widerständigkeit und Konkretion der Sache, sondern an Möglichkeiten, die in einer angenommenen bzw. konstruierten Sache liegen. Eine virtualisierte Wahrnehmung, die sich von konkreten Verortungen der wahrnehmenden Subjekte und ihrer wahrgenommenen Objekte löst, stellt weder eindeutige Relationen noch eindeutige Distanzen zur Sache her, sondern bietet mögliche Relationen und Distanzen. Das heißt, sie löst sich letztlich auch vom Leib und seiner konkreten Positionierung und Empfindung und wird zum Produkt einer Konstruktion, die allerdings nicht ich geleistet habe, sondern die für mich als ein bestimmter Nutzertypus geleistet wurde. Die virtualisierte Wahrnehmung bestimmt nun Realität und Wirklichkeit in neuer Weise. Sie bestimmt die Sachhaltigkeit des Gegebenen als eine Option, die dessen Widerständigkeit eliminiert. Wirklichkeit wird so zu einer beliebig anwendbaren Spielform, in die ich jederzeit ein- und aus der ich jederzeit aussteigen kann. Die Virtualisierung der konkreten Sachhaltigkeit, also des konkreten Realitätsstückes, führt zu einem Verlust an Widerständigkeit und damit auch zu einem Wirklichkeitsverlust. Es können durch ubiquitäre Systeme nun auch Fehlwahrnehmungen disponiert werden. Das heißt, dass wir erstens die Widerständigkeit des wahrgenommenen Objektes verkennen, zweitens den Sachgehalt der Realität falsch bestimmen und drittens den besonderen Zugang zu den Objekten unserer Wahrnehmung verlieren. Insofern wird durch die Apparatur eine Entindividualisierung und Entkontextualisierung erfahren. Und viertens verkennen wir den Verknüpfungs- und Einordnungszusammenhang, der von uns auch bestimmte Handlungen erwartet. In Augmented Realities wird jede sachliche Gegebenheit in besonderer, meist orientierender Hinsicht mit Informationen verknüpft. Die Frage ist, um was Realitäten ergänzt werden. In der Regel sind Informationen, die mir die intelligente Umwelt liefert, von Nutzerprofilen, also standardisierten Umgangsweisen abhängig. Das heißt, die natürliche Welt begegnet mir in vorgedeuteter Weise, und zwar im Sinne bestimmter, meist ökonomischer Präferenzen. Damit bezeichnet Augmented Reality das, was wir Wirklichkeit nennen, nämlich die Einbettung des konkret Gegebenen in eine Horizontordnung. Das System stellt also für mich Wirklichkeit her, bindet die konkret gegebene Realität in eine vorgedeutete Wirklichkeit ein, entgleitet sie aber gleichzeitig ihrer Widerständigkeit. Wie kulturelle Vordeutungen schränkt auch die apparative Disposition, die Wahrnehmung der Welt auf bestimmte Handlungspräferenzen ein. Apparative Dispositionen sind aber noch in einer anderen, verschärfenden Weise Komplexität reduzierend. Das sind nur das Typische erfassen und nicht aber wie kulturelle Raum lassen für das Ereignishafte. Kultur legt die Wahrnehmung zwar auch fest, diese Festlegung lässt sich aber nicht auf Nutzerprofile reduzieren, denn es ist gerade ihre Aufgabe, Raum für das Ereignishafte zu lassen. Apparative Dispositionen klammern auch ästhetische bzw. selbstzweckhafte Wahrnehmungsformen aus, weil diese nicht aufgrund von Standardisierungen und Zweckorientierungen zustande kommen und in der Tat nur individuell und situativ vollzogen werden können. Der in die natürliche Welt geholte Cyberspace nimmt den Dingen aber nur scheinbar ihre Widerständigkeit. Im Cyberspace sind Widerständigkeiten Konstruktionen, die jederzeit dekonstruiert oder variiert werden können. Die Widerständigkeit der Welt ist aber nicht ein Konstrukt, sondern die grundlegende Erfahrung einer sich meinem Formwillen widersetzenden Welt. Die natürliche wie die kulturelle Welt lassen sich zwar wandeln, aber nicht smart gestalten, also im Sinne einer bestimmten Nutzungsabsicht umfingieren. Möglicherweise werden wir bestimmte Dinge künftig nicht nur sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein könnten. Wir werden die Welt mehr denn je als ein Stoff der Gestaltung erfahren, weniger als etwas, das unserem Gestaltungswillen Widerstand bietet. Diesen Stoff der Gestaltung sehen wir aber nicht wie der Künstler oder Techniker, sondern als etwas, das eben nicht unsere Kreativität und Projektion bedarf. Auch wenn die Widerständigkeit der Welt letztlich nicht zum Verschwinden gebracht werden kann, so wird der Raum in einer smart gewordenen Welt jedoch weicher und unser Verhältnis zu den Dingen im Raum in der Tat distanzierter. Damit will ich die zentralen Problemfelder zusammenfassen, die sich aus der Idee einer Augmented Reality ergeben. Ein grundlegendes Problem bei der informatischen Aufladung der Gegenstände unserer Alltagswelt ist ein möglicher Verlust und Widerständigkeitserfahrung. Wenn meine gesamte Umwelt smart wird, wenn sich eine Augmented Reality auf meine Nutzerintention einstellt und mir vorauseilend entgegenkommt, dann ist das elementare Charakteristikum von Wirklichkeit, nämlich seine Widerständigkeit gegen meinen Formwillen, in Frage gestellt. Die Selbstorganisiertheit ubiquitärer Systeme bewirkt, dass das System anstelle des Subjektes Träger von Handlungen wird. Letztere werden zwar in der Regel vom Subjekt delegiert, es wird allerdings zunehmend Aktionen geben, die meinem Wunsch vorauseilen oder einer allgemeinen gesellschaftlichen Zweckmäßigkeit entsprechen. Das System erfasst mich als eine Nutzerstereotype, die einer anonymen Gemeinschaft zugewiesen wird, aus der ich nicht mehr ohne weiteres austreten kann. Das System agiert dann in einer Weise, die sich letztlich meiner Kontrolle entzieht. Die Kontextsensibilität des Systems, die auf der Fähigkeit zu Dekonstruktionsleistungen basiert, also auf Leistungen, Situationen oder Verhaltensweisen auf typische Bestände zu reduzieren, beziehungsweise bestimmte Bereiche der Wirklichkeit zu desartikulieren, verschärft möglicherweise das benannte Problem. Es kann zu Fehlordnungen kommen, wenn die Systeme nicht mehr ausdrücklich bedient und nicht mehr ohne weiteres auf konkrete lebensweltliche Bedingungen justiert werden können. Die beschriebene Virtualisierung hat nicht nur Auswirkungen auf unsere Welt, sondern auch auf unsere Selbstwahrnehmung. Insbesondere die Frage nach der Ausbildung von Identität wird sich neu stellen. Der Mensch bildet seine personale Identität durch Widerstandserfahrungen aus, die sich einerseits in der Weise von Nichtanerkennung von Handlungen und durch Kompetenzbildung im Umgang mit Gegenständen und Sachverhalten artikulieren. Ich forme meine personale Identität, indem ich Widerstände gegen meine Einwirkungs-, Gestaltungs- und Herstellungsversuche erfahre. Dabei bietet nicht nur die Materialität der Gegenstände Widerstand, sondern auch deren geistig-kulturelle Aufladung sowie natürlich auch institutionelle Fügungen. Nicht zuletzt ist meine seelisch-leibliche Identität selbst als eine Widerstandskategorie zu begreifen, die sich der Welt nicht ohne weiteres fügt. Als leibseelische Identität bin ich nicht nur Teil der Welt, sondern stehe ihr als etwas gegenüber, was in ihr nicht völlig aufgeht und in ihr nicht nur körperlich Widerstand leistet. Kompetenzverluste ergeben sich möglicherweise aus der Tatsache, dass mir intelligente Systeme alltägliche Organisationsleistungen abnehmen. Kompetenzen entstehen aus der Ausbildung von Vermögen und aus dem Wissen um deren Grenzen, aber auch der Grenzen des Systems, mit dem ich umgehe. Da die Systeme untereinander selbstständig erhobene Daten austauschen, verarbeiten und bewerten, kann das Zustandekommen von Informationen nicht mehr ohne weiteres nachvollzogen werden. Die durch Sensoren erfassten Daten können insbesondere in Grenzbereichen falsch und ungenau sein. Vor allem im Freien sind Sensoren Umwelteinflüssen ausgesetzt, die in der Tat große Auswirkungen auf die Funktionalität haben. Viele Wirkungen werden in einer von ubiquitären Systemen durchdrungenen Welt nur verzögert eintreten, wenn bestimmte Datensätze zusammenkommen bzw. bestimmte Ereignisse zusammentreffen. Wirkungen können in ihrer Aktualität also nicht mehr ohne weiteres verortet werden. Ihre Zuordnung wird erschwert, weil unmittelbare Anschlüsse verloren gegangen sind. Wir wissen möglicherweise nicht mehr, warum, wann und wo etwas passiert. So stehen wir vor dem nur schwer lösbaren Problem wie wir Widerständigkeit als eine Grunderfahrung jeder kulturellen und technischen Aktivität zugrunde liegt, erhalten können. Die nun thematisierten sozialen bzw. sozialpsychologischen Wirkungen ubiquitärer Systeme sind nicht kausaler, sondern, wie in personalen Beziehungen bzw. Beziehungen zwischen offenen Systemen, motivationaler Art. Es soll hier also die pragmatische Dimension fokussiert werden. Zunächst ist davon auszugehen, dass uns ein informelles System nur Handlungsoptionen bietet, also Angebote, die wir annehmen oder ablehnen können. Es sieht aber schon anders aus, wenn wir virtuelle Agenten mit eigenen Befugnissen ausstatten und Handlungen an sie delegieren. In diesem Falle geht es um ein Ergebnis, das wir wünschen. Die zur Realisierung dieses Wunsches zu vollziehenden Handlungen, das auch zum Überdenken desselben führen, die auch zum Überdenken des Wunsches führen können, überlassen wir dem System, das so als eine Wunscherfüllungsmaschine angesehen werden kann, die uns Irritationen auf dem Weg zur Wunscherfüllung erspart. Mit der Delegation haben wir also auch Handlungsoptionen aufgegeben. Stellt sich nun die Frage, ob die Angebote, die uns ein informelles System macht, wirklich in jeder Hinsicht als Optionen aufgefasst werden können. Ubiquitäre Systeme sollen die Dinge um uns in pragmatische Kontexte rücken. Wie wandelt sich aber unser Handeln und Verhalten, wenn apparative Medien die gesamte Mesosphäre durchdringen, wenn alle Dinge mediale Qualitäten haben, also nicht nur zu Vermittlungen fähig sind, sondern auch mit einem Gedächtnis ausgestattet und sind und zentrierende Eigenschaften haben. Ubiquitäre Systeme sollen in unsere Alltagsgeschäfte integriert sein, sollen für uns kompatibel mit öffentlichen Interessen Unterstützungsleistungen erbringen. Dabei sind sie keineswegs nur mit der dinglichen Mesosphäre verknüpft, sondern auch mit der Gesellschaft als mehr oder weniger rational gefügte Institution. Sie fassen den Nutzer als jemanden, der in bestimmten Situationen typischerweise dies und das tut. Es gilt selbst dann, wenn wir uns an System denken, das in besonderer Weise auf unsere Präferenzen eingelassen ist. Schließlich wird es diese Besonderung mit dem allgemein Erforderlichen zu vermitteln haben. Das System ist dann nicht nur Wunscherfüllung, sondern natürlich auch Moderationsmaschine. Es ist selbst ein Ausdruck der bestehenden Institution der Gesellschaft, eine einmoderierende Kraft, die uns das Leben in ihr erleichtern soll. Die Gesellschaft ist eine mit Hilfe von Sozialtechniken verknüpfende und einbindende, letztlich aber anonyme Kraft. Mit einem gewissen Recht können wir eine die Handlungswelt durchdringende informelle Technologie selbst als Sozialtechnik begreifen, zumal sie einen Beitrag zur Stabilisierung und Funktionalität der Gesellschaft leistet. Auch wenn informelle Techniken nicht kausal wirken, so gehen von ihnen doch gesellschaftliche Prägungen aus. Wir können uns ihren Handlungsangeboten nicht ohne weiteres entziehen. Informationelle Technologien bilden in komplexen Gesellschaften eine Substruktion, hinter die nicht mehr ohne weiteres zurückgegangen werden kann. Wir können zwar theoretisch auf die Nutzung solcher Techniken verzichten, werden dann aber am normalen gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen können und mit Nachteilen zu rechnen haben. Informare heißt so viel wie einprägen. In diesem Sinne sind ubiquitäre Systeme Prägetechniken, mit deren Hilfe unser Verhalten disponiert und unsere Wünsche gesteuert werden können. Sie können aber nicht nur als eine einbindende, sondern durchaus auch als eine isolierende Technologie gesehen werden, die den Einzelnen zu einem erheblichen Teil aus dem sozialen Netz herausführt. Während wir im sozialen Austausch Kompromisse eingehen müssen, führt uns das von einer anonymen Apparatur gemachte Angebot gerade um den Mitmenschen herum. Wir müssen uns in intelligenten Umgebungen eine andere Form der Identitätsbildung vorstellen, da das, was bisher Identitätsbildung kennzeichnete, nicht mehr in gleicher Weise gilt. Widerstandserfahrungen werden in solchen Umgebungen reduziert, mit Kompetenzeinbußen im sozialen Bereich muss gerechnet werden und die Ausbildung eigener Widerstandspotenziale, die sich daraus ergeben, kann natürlich geschwächt werden. Ubiquitäre Systeme können als Sozialisierungsmaschinen angesehen werden, insofern sie die materielle Welt nicht nur für uns dienstbar machen, sondern sie in eine bestimmte kulturelle, politische und ökonomische Sphäre einbinden. Das heißt, sie sozialisieren die uns umgebende Umwelt, insofern sie zu unserem Informanten und Kommunikationspartner wird. Das System soll unser Handeln effizienter, rationaler und kompatibler mit allgemeinen Ansprüchen machen. Die Rede vom Internet der Dinge besagt nicht nur, dass das System es ermöglicht, dass auch unbeseelte Dinge in Informations- und Kommunikationsprozesse eingebunden werden, sondern dass sie je nach Handlungsintention mit allen Sphären gesellschaftlichen Lebens verknüpft werden. Die medial aufgeladenen Dinge beobachten uns, um uns zu unterstützen, aber auch um uns zu kontrollieren. Sie binden aber auch die Dinge an soziale und ökonomische Prozesse. Die Systeme rechnen die Nutzung von Gegenständen und Dienstleistungen ab, vermitteln Angebote und unterstützen uns beispielsweise bei der Gesundheitsvorsorge. Schauen wir auf ein grundsätzliches Problem, mit dem wir beim Einsatz ubiquitärer Systeme als Sozialisierungsmaschinen konfrontiert sind. Dieses Problem soll unter dem Begriff der anonymen Vergemeinschaftung, der Begriff stammt von meinem Kollegen Christoph Hubisch, gefasst werden. Lassen Sie mich zur Erläuterung des Begriffs einen kurzen Blick auf Max Weber werfen. Vergemeinschaftung, definiert Weber, ich zitiere, soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf affektueller und traditioneller Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht. Soweit das Zitat. Sie kennzeichnet also eine Sozialbeziehung auf familiärer Grundlage. Hervorheben will ich dabei das Prinzip der Transparenz. In der antiken Oikos-Idee, die der Idee der Vergemeinschaftung weitgehend entspricht, sind ökonomische Handlungen immer klar zuschreibbar. Weber hebt Vergemeinschaftung von der abstrakten Form der Vergesellschaftung ab. Ich zitiere nochmal: Vergesellschaftung soll eine soziale Beziehung heißen, wenn und soweit die Einstellung des sozialen Handelns auf wert- und zweckrational motiviertem Interessenausgleich oder auf Interessenverbindung beruht. Vergesellschaftung beruht insbesondere auf rationaler Vereinbarung durch gegenseitige Zusage. Soweit Max Weber. Vergesellschaftung findet also statt, wenn das soziale Handeln auf rationaler Erwägung und auf Wechselseitigkeit, das heißt auf einem Vertragswesen beruht, das Verhältnisse mit anderen, auch nicht vertrauten und anonymen Partnern eingeht. Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung sind einander ergänzende Bereiche, wobei letztere durch eine höhere Transparenz und die konkretere Zuschreibung von Handlungen ausgezeichnet ist. Bei der Vergemeinschaftung handelt es sich um einen Zusammenschluss von Personen, die bekannt sind und in ihren Handlungen personal identifiziert werden können. Es ist bei Formen der Vergesellschaftung weder der Fall noch die Intention. Bei der anonymen Vergemeinschaftung geht es insbesondere um ökonomische Handlungen, die auf der Grundlage der Möglichkeit medialer Erfassung und Delegation basieren. Diese Handlungen werden für mich mit oder ohne meine ausdrückliche Einwilligung verrichtet und ohne dass ich die einzelnen Momente dieser Handlung einzusehen vermag. Ein Vertragsverhältnis liegt dabei nicht vor. Von anonymer Vergemeinschaftung soll gesprochen werden, wenn durch eine mediale Apparatur Gruppen nach Nutzer- oder Kundenprofilen zusammengeführt werden, ohne dass sie sich selbst öffentlich exponieren und soziale Bindungen explizit herstellen. Aufgrund dieser Zusammenführung werden Informationsprozesse eingeleitet. Ich bin hier nicht Gestalter meiner sozialen Beziehung und Gruppenzugehörigkeit. Vielmehr werden Beziehungen für mich durch das System modelliert, ohne dass ich Einblick in diese Beziehungen und Gemeinschaften habe. Die besondere Qualität anonymer Vergemeinschaftung liegt nun darin, dass es sowohl Zuordnungen als auch Wirkungen für den Nutzer des Systems intransparent gestalten und gestaltende Eingriffe nur unter höchst erschwerten Bedingungen möglich sind. Entscheidend ist, dass ich aufgrund bestimmter, mir nicht bekannter Identifizierungs- und Nutzereigenschaften einer anonymen Gruppe zugewiesen werde. Meistens, wenn auch nicht ausschließlich, handelt es sich dabei um Zuordnungen, die einem bestimmten Kundenprofil geschuldet sind. Die Zuordnung kann mir zwar Vorteile bringen, sie legt mich aber auch in problematischer Weise fest. Aus einer Versicherung kann ich ausscheiden, aus einer anonymen Gemeinschaft nicht. Das System erfasst mich sozusagen als fragmentierte Person, ohne diese zum Gegenstand einer Reflexion zu machen. Nur wenn ein System hinreichend dynamisiert wäre, könnte man davon ausgehen, dass eine mehr oder weniger unangemessene Festlegung, wenn nicht vermieden, sondern auch eingeschränkt werden könnte. Von dieser Dynamisierung sind wir aber noch weit entfernt. Von anonymer Vergemeinschaftung soll also gesprochen werden, wenn ein System Zusammenschlüsse herstellt, die ich selbst nicht mehr ohne weiteres nachvollziehen kann, die aber anders als im Falle der Vergesellschaftung auch nicht vertraglich reguliert oder durch einen wechselseitigen Interessenausgleich disponiert sind. Eine anonyme Vergemeinschaftung liegt vor, wenn weder das Ergebnis des Zusammenschlusses noch die Handlungsabläufe einzusehen sind. Im Falle der Vergemeinschaftung erlange ich meinen Platz als Handlungssubjekt durch eine Zuweisung, wobei die Zuweisenden bekannt sind, aber auch durch Befähigungsnachweise und Aushandlungen mit den Mitgliedern der Gemeinschaft. Im Falle der Vergesellschaftung gehe ich zweck- oder wertrationale Vertragsverhältnisse mit anonymen Mitgliedern der Gesellschaft ein. Ich kann zwar nicht mehr alle Handlungsprozesse nachvollziehen, aber immer noch deren Ergebnisse nach rationalen Kriterien prüfen. Im Falle der zwischen Vergemeinschaftung und Gesellschaftung angesiedelten anonymen Vergemeinschaftung sind Gestaltungspotenziale, personale Besonderheiten und Zuweisungskompetenzen nicht mehr wahrnehmbar. Wenden wir uns damit der anderen Seite der Wirkung ubiquitärer Systeme zu. In einer Reportage der Wochenzeitung Die Zeit vom 13.05.2004 wird berichtet, wie Transportkapazitäten im Bremer Containerhafen mit Hilfe einer selbstorganisierten Güterlogistik optimal ausgenutzt werden können, indem Container ihren Zielort selbstständig und zu möglichst niedrigen Kosten erlangen. Dabei agiert der Mensch in intelligenten Umgebungen, wobei dessen Einflussnahme auf logistische Abläufe auf ein Minimum reduziert wird. Besonders als sozial agierendes Wesen wird er als möglicher Störfaktor im logistischen Ablauf wahrgenommen. Transponder senden Kennnummern aus, die von elektromagnetischen Lesegeräten an den Hallentoren aufgefangen und zu einem Zentralrechner gesandt werden. Dieser initiiert, steuert und koordiniert Prozesse, die für das Entladen, Einlagern und den Weitertransport der Waren notwendig sind. Ich zitiere aus dem Artikel: Schon weiß der Fahrer des Gabelstaplers, welche der Paletten aufgeladen werden müssen. Greift er nach dem falschen Signal, blinkt eine Warnlampe und ein Signal ertönt. Wer das ignoriert, bekommt es mit dem Chef zu tun. Im Büro habe ich dafür noch einen zweiten Stuhl. Da wird über solche Dinge dann schon mal ernst gesprochen. Die Elektronik zeigt jedem, was zu tun ist. Sobald die Menschen miteinander reden, geht es nicht nur um die Sache, sondern auch ums Wetter und den letzten Urlaub. Todzeiten sind das für den Logistiker. Zitat im Artikel: In den Pausen ist es ja in Ordnung, während der Arbeitszeit wollen wir das aber nicht. Zitat Ende im Artikel. Genau hier sieht der Chef noch Raum für Innovation. Es ist schon eine tolle Vorstellung, dass sich das Stück Gut einmal selbst seinen Weg sucht, meint der Chef, ohne dass noch jemand groß darüber reden muss. Soweit der Artikel. Die logistische Zukunft sieht so aus, dass der Gabelstaplerfahrer sich ausschließlich mit dem für die Logistik zuständigen System austauscht, beziehungsweise diesem System Folge leistet. Wichtig ist, dass es keine Todzeiten während der Arbeit mehr gibt und soziale Aktivitäten während der Arbeitszeit komplett ausgeblendet sind. Der Gabelstaplerfahrer soll wie eine Maschine funktionieren, die Anweisungen annimmt und effizient ausführt. Der perfekte Gabelstaplerfahrer würde seine eigene Substitution vorbereiten, als seine Tätigkeit dann einen Formalisierungsgrad erreicht hätte, der eine maschinelle Substituierung ermöglicht. Der Mensch soll in logistischen Abläufen nicht mehr als sozial interagierendes Wesen vorkommen, sondern sich im Arbeitsprozess in ein entsozialisiertes, aber hochgradig effizient und rational agierendes Wesen verwandeln. Es gibt nicht nur in betriebswirtschaftlichen Kontexten eine Tendenz, den Menschen mit Hilfe moderner Informationstechnologien sozial zu isolieren, gleichzeitig aber die Eigenverantwortung für seinen Arbeitsbereich zu erhöhen. Durch die Einschränkung der Kommunikation während der Arbeitszeit wird die soziale Interdependenz auf ein Minimum reduziert. In den vielen Szenarien steckt ein Konzept, das den Menschen radikal vereinzelt. Der Mensch als Zoon Politikon, als in organisierter und auf Aushandlung beruhender Gemeinschaft lebendes Wesen, kommt dabei nicht mehr in den Blick. Die Vorstufe der Substitution des arbeitenden Menschen ist offensichtlich die Substitution solcher gemeinschaftlicher Strukturen durch Technologie. Das erwähnte Beispiel belegt, dass Anwendungen intelligenter Systeme keineswegs nur von individuellen Nutzungsinteressen geleitet werden. Die das Zoon Politikum bestimmenden Prozesse des Aushandelns, des wechselseitigen Befragens und Anerkennens können eine Schwächung erfahren, wenn Technologie die Rolle des Sozialpartners übernimmt. Es kommt also nicht zu dem, was wir in der alltäglichen sozialen Interaktion erfahren, nämlich dass Wünsche, Wandel verbesserbar und auch aufgehbar sind. Virtuelle Agenten erledigen die notwendigen Kommunikations- und Entscheidungsschritte für uns, ohne im Detail Rückmeldung zu geben. Das Delegationsprinzip ist dann aber nicht von personalen Vertrauensbeziehungen getragen, sondern eben von einer rational agierenden Apparatur. Wenn ubiquitäre Systeme als Entsozialisierungsmaschinen in den Blick kommen, dann heißt das, dass es künftig möglich sein wird, sein Leben in erheblichem Maße ohne soziale Interaktionen, ja sogar ohne Interaktionskompetenz gestalten zu können. Die mediale Technologie hätte dann unseren Alltag so durchdrungen, dass sie uns als berechenbarer und dienstwilliger Kommunikationspartner zu einem bequemeren Leben verhelfen kann. Unsere Wünsche wären dann aber stark auf das Bestehende eingelassen und wären nur noch in einer indirekten Weise sozial vermittelt. Wesentliche kulturelle bzw. zivilisatorische Prozesse, die sich in Verzögerungen und Umwegen artikulieren, wären damit umgangen. Der letztlich nie berechenbare Mitmensch wäre, wie im genannten Beispiel, eher eine Störgröße, die meine Wünsche verzögert und möglicherweise in Frage stellt. Lassen Sie mich in den letzten 12 bis 15 Minuten, noch auf die Metaphysik ubiquitärer eingehen. Ich will darlegen, welche unausgesprochenen Voraussetzungen bei der Entwicklung ubiquitärer Systeme gemacht werden. Ich will dies anhand von Überlegungen tun, die Raphael Capurro in seiner Theorie der Botschaft angestellt hat. Darin werden Voraussetzungen informationswissenschaftlicher und informatischer Diskussionen aus einer historischen Perspektive erörtert. Der Fokus ist dabei auf die Semantik und Pragmatik gerichtet, also auf das, was nicht Gegenstand der Kommunikationstheorie von Shannon und Weaver ist. Es wird künftig mehr Botschaften geben, die uns aus einer intelligenten Umgebung zufließen. Es handelt sich um Botschaften, die in einem strengen Sinne keinen Urheber mehr haben. Die vielmehr automatischen Informations- ja Wissensgenerierungen durch ubiquitäre Systeme entstammen. Was unterscheidet nun die automatische Wissensgenerierung in intelligenten Umgebungen von Wissensgenerierungen in herkömmlichen informatischen Prozessen? Die herkömmliche Wissensgenerierung erfolgt in eingeschränkten Sphären mit Hilfe von Expertensystemen, und zwar für Experten, die diesen Prozess durch gezielte Eingaben steuern und kontrollieren. Generierungsprozesse dienen dazu, konkrete Fragen bzw. Problemstellungen zu lösen. Zur Idee intelligenter Umgebungen gehört aber das weitgehende Verschwinden von Bedienungselementen, um Nutzer nicht von der Sache abzulenken. Die Information als Ergebnis eines Rechenprozesses soll quasi im Instant-Verfahren direkt an die jeweilige Handlung angeschlossen werden. Neu ist nun, dass die Eingabe permanent und automatisiert erfolgt, wobei es nicht nur um die Generierung von Expertenwissen oder um die Überwachung und Steuerung von Produktionsprozessen geht, sondern um die Unterstützung und Überwachung alltäglicher Verrichtungen. Es geht also nicht nur um die automatische Eingabe von Wetter- und Verkehrsdaten, sondern um sofortige Inbeziehungssetzung dieser Daten zu unterschiedlichen Handlungsintentionen des Nutzers, wozu auch indirekte, nicht ausdrücklich artikulierte, aber unterstellte Intentionen gehören, wie die gesund und unversehrt bleiben zu wollen. Das System wird mich so unterstützen, dass meine Handlungsintentionen mit dem übergeordneten Ziel Gesundheit und Unversehrtheit kompatibel bleiben, was natürlich auch paternalistische Effekte zeitigen kann. Die Verweigerung der Systemunterstützung könnte für uns nun unangenehme Folgen haben, wenn etwa die Krankenkasse sich weigert, für bestimmte Erkrankungen aufzukommen, die mit Hilfe des Systems frühzeitig hätten erkannt werden können, oder wenn der Arbeitgeber Verspätungen nicht mehr akzeptiert, die mit Navigationssystemen hätten vermieden werden können. Es stellt sich ohnehin die Frage, ob die Freiwilligkeit der Systemnutzung auf Dauer nicht ein frommer Wunsch ist. Wir erleben es ja bereits beim noch weitgehend Bedienung erfordernden Internet, dass eine Nichtnutzung zwar theoretisch möglich ist, praktisch aber Nachteile mit sich bringt. Es muss davon ausgegangen werden, dass eine unsichtbar agierende Technologie uns in sanfter Weise steuern und sich in vielen Bereichen die Frage nach ausdrücklicher Nutzung erst gar nicht mehr stellen wird. Es wird wahrscheinlich ein größeres Problem sein, offline zu bleiben, als online zu sein. Es besteht die Möglichkeit, dass das Paradigma, dass der Nutzer nach seinem Bedarf um der Verbesserung und Funktionssteigerung seiner Lebensbedürfnisse Technik nutzt, künftig eine Umkehrung erfährt. Die Technik selbst bedarf um ihrer Funktionalität und Optimierung willen des Nutzers als Informationsquelle. Nicht der Nutzer steuert mit technischer Hilfe, sondern das technische System steuert mit Hilfe von Nutzern. Was ist nun die Botschaft? Wer der Botschaft und wer der Urheber der Botschaft in intelligenten Umgebungen? Zunächst müssen wir konstatieren, dass der Urheber der Botschaft und der Botschafter nicht mehr streng voneinander zu trennen sind. Das System ist Urheber der Botschaft und Überbringer derselben. Die mediale Zwischenschaltung ist autonom geworden, generiert selbst handlungsrelevantes Wissen und teilt es dem Nutzer mit. Es gibt also einen Zusammenfall zweier getrennter Funktionen. Technologisch lassen sich freilich noch Komponenten des Systems unterscheiden. So sind für Übermittlungen Transmitter, Receiver, bestimmte Übertragungskanäle zuständig. Aber diese sind keine isolierbaren Komponenten des Gesamtsystems, das die Welt für mich intelligent und smart machen soll. Das System ist also mehr als Bote, ist selbst auch Urheber der Botschaft. Der Botschafter wird traditionell als jemand gedacht, der um den Urheber der Botschaft weiß, selbst aber nicht Urheber derselben ist. Es schließt nicht aus, dass er selbst von der Botschaft begeistert, zumindest mitbetroffen ist. Der Botschafter ist in diesem Sinne selbst auch Empfänger. In religiösen Kontexten ist dies sogar eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Übermittlung. Religiöse Botschaften werden durch Engel oder Propheten übermittelt. Die Wirkung der übermittelten Botschaft hängt auch von deren Begeisterungsfähigkeit ab. Es spielt also nicht nur der Inhalt der Botschaft, sondern auch die Form ihrer Übermittlung eine Rolle. Schließlich soll die Botschaft im Empfänger ja etwas bewirken. Gerade in den eng miteinander verknüpften religiösen und poetischen Botschaften spielt die Form eine zentrale Rolle. Eine wirkmächtige Botschaft hat immer auch eine rhetorische Dimension. Caporo erinnert daran, dass die Botschaft ursprünglich Ungewissheit erzeugen sollte. Also den Angesprochenen, wie im Falle der religiösen Botschaft, aus den gewohnten Bahnen reißt. Sie soll etwas Neues beinhalten, soll den Nutzer in seinem Verhalten und Handeln seiner Weltsicht verändern. Noch in der modernen Informationswissenschaft spielt der Aspekt der Verhaltensänderung durch Informationen eine wichtige Rolle. Die religiöse Botschaft, so Caporo, soll den Empfänger begeistern und bei ihm einen Verstehensprozess auslösen. Wie sieht es nun bei ubiquitären Systemen aus? Die Botschaft, die den Empfänger dort erreicht, soll ihn gerade nicht begeistern, ihn nicht aus den gewohnten Bahnen reißen. Im Gegenteil, sie soll ihn in seinen Intentionen unterstützen und bestätigen, beziehungsweise diese kompatibel machen mit den Intentionen eines rational disponierten Gesamtsystems, das vom ubiquitären System sozusagen als Logos der Dinge und Verhältnisse selbst verkörpert wird. Das System ist die Gesamtheit der physikalisch erfassbaren Entitäten, als auch der nach rationalen Kriterien organisierten und auf Interessenausgleich bedachten Gesellschaft. Es leistet damit einen Beitrag, die Wunschintention des Nutzers unauffällig mit gesellschaftlichen und ökonomischen Interessen in Einklang zu bringen. Es geht also eher um die Bestätigung und Festigung von Gewohnheiten, um die Koordination von Interessen, um eine allgemeine, vor allem ökonomischen Funktionalität willen und nicht um eine ereignishafte, möglicherweise irritierende und herausfordernde Botschaft. Gefahren und Irritationen sollen erkannt werden, um sie rechtzeitig zu bannen. Virtuelle Agenten sind schließlich auch Schutzengel, die uns stillschweigend vor den Widrigkeiten des Alltags bewahren sollen. Das uns mit Botschaften versorgende System hat nichts mit Sokrates Daimonion zu tun. Was uns begleitet, ist ein Organ des Kompatibelmachens und Einmoderierens. Die Botschaft ist nicht an mich als Individuum, sondern an einen Rollenakteur gerichtet. Das System teilt mir mit, was man in dieser oder jener Situation zur optimalen Realisierung der Intention tut. Es gibt keinen personalen Sender der Botschaft, mit dem ich eine Rücksprache halten könnte, wie die Botschaft zu verstehen ist. Wir befinden uns eben nicht in einer sokratisch-dialektischen Situation. Caporo stellt fest, dass eine Botschaft nur dann wirklich eine Botschaft ist, ich zitiere, wenn das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger so ist, dass der Sender in der Absicht handelt, den Empfänger in seinem Handeln und oder Denken mitzubestimmen. Wer ist nun aber der Sender, der den Empfänger der Botschaft mitbestimmen will? Es ist das System selbst, aber ist dieses System wirklich anonym? Es gibt ja Systementwickler, Betreiber des Systems und so weiter. Allerdings haben die keine konkrete Botschaft. Wir können natürlich gesellschafts- und ökonomiekritisch sagen, dass mit dem System bestimmte ökonomische, soziale und sicherheitspolitische Interessen verfolgt werden, und zwar gerade, weil das System mit der alltäglichen Handlungssphäre verschmelzen soll und diese Verschmelzung eine optimale Umsetzung dieser Interessen verspricht. Der Nutzer soll durch die Systemnutzung das bestehende gesellschaftliche System stabilisieren helfen, soll sich an bestimmten ökonomischen Ideen und gesamtgesellschaftlichen Interessen orientieren, soll rational und planmäßig agieren, die eigene Gesundheitsvorsorge etwa auch am Gemeinwohl orientieren. Prinzipiell richten sich diese Imperative aber nicht an ein Individuum, sondern an einen Rollenträger. Es handelt sich also nicht um spezifische Botschaften, die den Empfänger in seiner individuellen Existenz begeistern sollen, sondern um Botschaften, die ihn auf ein bestimmtes Gesellschaftsverständnis einschwören. Schließlich ist das smarte System ein Ausdruck dieses Verständnisses. Die Botschaft soll keine Verhaltensänderung bewirken, sondern eine Anpassung. So dient die technische Unterstützung unserer Intentionen natürlich auch der Disziplinierung. Der Imperativ, der von der Botschaft ausgeht, lautet: Handle so, dass deine Rolle optimal ausgefüllt wird. Dabei wird dich das System unterstützen und leiten. Auch dein Begehren wird durch das System eine sanfte Steuerung erfahren, aber es wird dafür eine Erfüllung erfahren. McLuhans berühmtes Wort, dass das Medium die Botschaft sei, enthält so einen neuen Sinn. Wenn die mediale Unterstützung Teil unserer alltäglichen Lebenspraxis wird, dann sind die Botschaften des Systems auch die der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Das smarte System soll nicht nur gemeinsame Alltagsüberzeugungen teilen, sondern auch die Grundlagen bestehender politischer und ökonomischer Dispositionen. Es geht nicht um die Veränderung dieser Grundlagen, sondern um deren Optimierung. Wem kann nun die Botschaft zugeschrieben werden? Normalerweise wird sie einem personalen Urheber, nicht aber dem Botschafter zugeschrieben. Es ist vor allem die Quelle, die der Botschaft Gewicht verleiht. Ethisch und juristisch gesehen bedeutet das, dass es ein Zuschreibungsproblem gibt, wenn, wie im Falle von Botschaften ubiquitärer Systeme, Botschafter und Sender der Botschaft zusammenfallen. Wer trägt die Verantwortung, wenn eine Botschaft, der Folge geleistet werden soll, keinen personalen Urheber mehr hat? Wer haftet für fehlerhafte Botschaft, die durch Fehlzuordnung von Daten oder Generierungsfehler zustande kommen? Einen Sender im Sinne eines Autors der Botschaft gibt es jedenfalls nicht mehr. Die Systemeinrichter liefern Rahmenbedingungen, die zur Generierung von möglichen Botschaften führen können. Für die konkrete Botschaft aber gibt es niemanden, der für sie gerade steht. Paradoxerweise könnten wir jedoch sagen, dass der Empfänger der Botschaft selbst ein Miturheber ist, denn zur Generierung der Botschaft kommt es letztlich dadurch, dass er als das Ereignis erfasst wird, das zur Erfassung eines Nutzertypus, einer Handlungssituation und damit zu einer informatischen Unterstützung führt. Er selbst ist als Rollenfunktionär nicht nur die Veranlassung seiner Botschaft, sondern in gewisser Weise auch der Urheber. Die Botschaft sich smart seiner Handlungssituation, seinen vermeintlichen Interessen, seinen Begehren und so weiter adaptiert und ihm nur das mitteilt, was ihm in der Erfüllung seiner Intention hilft. In diesem Sinne ist er zwar nicht Quelle der Botschaft, aber derjenige, der die Botschaft, wenn auch nicht in aktiv steuernder Weise, generiert. Die Botschaft ist ein Angebot, dem zu folgen, dem Nutzer Vorteile verspricht. Aber eine Verantwortlichkeit für die Botschaft, eine personale Zuschreibbarkeit, derselben gibt es nicht mehr. So habe ich mir die Botschaft letztlich selbst zuzuschreiben. Wie der Programmierer für die Funktionalität des Programms verantwortlich gemacht werden kann, so kann in gewisser Weise der Nutzer für die Initiierung von Prozessen verantwortlich gemacht werden, die die Botschaft für ihn generieren. Die Nutzung des Systems ist für das System selbst eine Information, von der alle folgenden Nutzer profitieren sollen. Das System wird durch die Nutzung stabilisiert und ausdifferenziert, bestätigt und verbessert, da es über den Nutzer neue Handhabungsmöglichkeiten einer Sache erfassen und bei wiederholtem Auftauchen als neue Handlungsempfehlung an spätere Nutzer mitteilen kann. Unter ethischen Gesichtspunkten erleben wir eine Parallele zwischen ökonomischer und technischer Entwicklung, die sich in einer zunehmenden Fragmentierung der Verantwortung artikuliert. Angesichts der technisch und ökonomisch bedingten Komplexität der Gesellschaft wird Verantwortung zunehmend fragmentiert. Die Systeme werden so eingerichtet, dass Verantwortlichkeiten der Systemeinrichter und Betreiber möglichst marginalisiert werden. Fragen der Systemsicherheit werden auf die Verantwortlichkeit des Nutzers heruntergebrochen. Vordergründig entspricht es einem Gebot der aufgeklärten Gesellschaft, dass der Nutzer selbst Herr seiner Angelegenheiten sei dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Autonomie des Einzelnen als höchstem Ziel der aufgeklärten Gesellschaft und dessen Selbstverantwortlichkeit gibt. Andererseits artikuliert sich darin auch eine fromme Lüge. Eben weil es diese Systemkomplexität gibt, eben weil beim Individuum weder die Kenntnisse, geschweige denn die nötige Zeit vorhanden sind, komplexe Systeme zu kontrollieren, müssten verstärkt auch politische, mit der nötigen Zeit und dem nötigen technischen Know-how ausgestattete Kontrollinstanzen ins Spiel gebracht werden. Es ist gewiss problematisch, ja widersprüchlich, einerseits eine zunehmende Komplexität der Gesellschaft zu konstatieren und andererseits die Lösung des Komplexitätsproblems als gleichrangige Aufgabe jedermann aufzulasten. Welches systemimmanentes Vorverständnis liegt nun vor? Die mir zukommende Botschaft soll, wie wir feststellten, nichts Überraschendes bringen, soll keinerlei Ungewissheit, keinerlei Verunsicherung verursachen. Das systemimmanente Vorverständnis ist ein pragmatisches, auf die Lösung bestehender Probleme nach bekannten Mustern ausgerichtetes. Von verstehender Botschaft lässt sich nur reden, insoweit der Nutzer sie in den jeweiligen Handlungszusammenhang ohne reflexive Anstrengung einzuordnen vermag. Er erhält kein Sinnangebot, sondern eine Handlungsanweisung. Die mir in intelligenten Umgebungen zufließenden Botschaften müssen nicht ausgelegt werden, sie sollen sich ja an die Handlungssituation anpassen. Sie sollen überhaupt keiner Interpretation bedürfen, sondern selbstevident und transparent sein. Smartness heißt, dass sie sich dem gewohnten Verständnis anpassen und somit einen ausdrücklichen Auslegeprozess gerade nicht auslösen. Die Botschaft soll auch nicht wie in der diskursiven, philosophischen Angeletik, die seit ihrer sokratisch-platonischen Grundlegung als Dialektik bezeichnet wird, einer Kritik unterzogen werden. Im Gegenteil, Kritik würde den Wert der Botschaft beschädigen. Denn dieser liegt in der Beschleunigung, Vereinfachung und Verbesserung der Wunscherfüllung. Kritik würde aufhalten, Sachverhalte verkomplizieren und Wünsche möglicherweise in Frage stellen. Es geht also weder um religiöse noch um poetische oder philosophische Botschaften. Es soll weder begeistert noch eine kritische Auseinandersetzung eingefordert werden. Technologie soll uns gerade diesen kritischen Aneignungsprozess ersparen und uns stattdessen möglichst im Instant-Verfahren bei der Realisierung unserer Intentionen unterstützen. So sollen ereignishaft uns quasi aus der Fassung bringende Botschaften vermieden werden, nicht aber Botschaften, die unser Interesse wecken können. Die Angebote, die mir das System übermittelt, werden aus dem Gewohnten abgeleitet, die von System erfasste Nutzerstereotype kommt nicht als wandelbare Entität in den Blick, die durch Ereignisse aus der Bahn geworfen werden und sich in ihren Einstellungen und Präferenzen ändern kann. Das System ist, sofern es auf Nutzerstereotypen fokussiert bleibt, ein Bestätigungs- und Befestigungssystem. Der Empfänger der Botschaft soll nicht wie im Falle philosophischer Botschaften überzeugt, sondern in seiner Wunschintention unterstützt werden. Überzeugung besteht nur im Ergebnis der unterstützten Handlung, nämlich darin, dass meine Wunschintention schneller, unaufwendiger und preisgünstiger erfüllt wurde. Überzeugung liegt allein im Nutzen, den ich aus der Systemanwendung ziehe. Das System ist so nicht nur eine Wunscherfüllungsmaschine, sondern auch ein utilitaristischer Generator. Einerseits findet nun eine Entkoppelung von Bote und Botschaft statt, da das System in einer neutralen Position zum Inhalt der Botschaft steht. Andererseits ist das System also auch der Botschafter an der Generierung der Botschaft beteiligt. Das System bestimmt den Rahmen, in dem eine Botschaft generiert werden kann. Die Botschaft soll den Nutzer des Systems in seiner jeweiligen Handlungssituation informieren. Sie hat aber keine darüber hinaus reichende Bedeutung. Das System als Botschafter ist aber selbst bereits informiert durch die Programme bzw. die Erfassungs- und Datenzuweisungsschemata. Diese Informiertheit kann wiederum zum Gegenstand einer gesellschaftskritischen Analyse gemacht werden. Das System erfasst nichts, was im strengen Sinn als Ereignis, als etwas nicht Zuweisbares, Einordnbares bzw. Schematisierbares, was ein Verstehensprozess erst initiiert, gedeutet werden könnte. so muss die Botschaft, die das System mitteilt, zuletzt als Disangelion, als leere oder entleerte Botschaft angesehen werden, die nicht begeistert und irritiert, sondern sich smart der Handlungssituation anpasst. Die konkrete Botschaft ist Content, reine Füllmasse, die ihren Wert nur in ihrer Passung hat. Es wird kein Stoff von Gewicht geboten, nicht das, was uns als Inhalt in irgendeiner Form bewegen könnte, sondern vielmehr nützliche Ergänzung dessen, was gerade anliegt. Es geht im Falle kontextverstehender Systeme um Antworten auf Fragen, die noch nicht gestellt sind. Denn die Unterstützung meiner Wunschintention durch das smarte System besteht darin, dass keine unnötige Frage die Erfüllung dieser Intention auffällt. Die Botschaft soll ganz mit dem Gegenstand und dem Erlangungsprozess verschmelzen. Der Botschafter ist nur noch als Systemkomponente identifizierbar. Die Botschaften werden anonym erstellt. Das veränderte Gefüge des Botschaftsdreiecks Sender, Botschaft, Empfänger hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf unsere Auffassung von Realität und Wirklichkeit. Das heißt, einerseits auf die Realität als konkreter Erscheinung und andererseits auf die in der Erscheinung mittelbar als Verknüpfungshorizont gegebene, aber in der Interaktion durch ihre Widerständigkeit gegen meinen Formwillen gekennzeichnete Wirklichkeit. Informationen sind etwas, was Wirklichkeit im Sinne eines Verknüpfungshorizontes stiftet, gleichzeitig die Widerständigkeit dieser Wirklichkeit aber eliminiert. Schließlich soll ja keine Behinderung bei der Erfüllung meiner Wunschintention vorliegen. Damit, meine Damen und Herren, will ich zum Abschluss meines Referates kommen. Ich möchte nach meinen kritischen Einlassungen nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass intelligente Systeme aber tatsächlich in einigen wichtigen Bereichen, Notfallmedizin beispielsweise, Behindertenunterstützung oder Katastrophenmanagement, äußerst segensreich wirken könnten. Das Problem dieser Systemidee liegt letztlich in dem durch den Begriff der Ubiquität erhobenen Anspruch einer totalen Verfügbarkeit und Durchdringung aller Lebensbereiche, unabhängig von ihrer kulturellen Disposition, sowie in einer Entindividualisierung und letztlich auch Entpolitisierung des Handlungssubjekts, seine Wünsche in sozialen Prozessen zu verhandeln und auch zu wandeln hat. Vielen Dank.